1 live. Noob und Nerd, die WG mit Manuel, Dennis, Ruffelkopter und Sie. Dennis! Wohnzimmer! Der Aufzug ist kaputt und wir müssen jetzt übers Treppenhaus raus. Sowas geht? Fuck! Das Treppenhaus! Unendliche Weiten! Okay, dann lass uns los. Boah, bis zur Haustür, das sind 3 Stockwerke. Wir sind doch keine Extremsportler. Oh Mann, wir hätten die Treppe mal fegen sollen. Da liegt das Skelett eines UPS-Kuriers mit einem Paket. Zeig her. Ein PlayStation 2 Controller? Den brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ich kann nicht mehr laufen. Geh ohne mich weiter. Manuel, halt durch, Kumpel. Wenn wir das Treppenhaus überstanden haben und wieder in Montana sind, werden wir aus dem Missouri den verdammten dicksten Hecht fischen, der... Wieso sagst du sowas? In Ami-Filmen sagt man sowas, wenn jemand stirbt. Ich will aber nicht sterben, ich will wieder in die Wohnung. Hola, Jungs. Hi, Sie. Was machst du hier? Ich komm grad nach Hause. Und was macht ihr hier? Wir sind auf halber Strecke nach unten. Ihr seid doch nur 5 Stufen gelaufen. Gott sei Dank, unser Vermieter kommt. Tag, ihr Bärlauchs. Tag, Herr Braunschweig. Leute, ich hab den Aufzug repariert. Ab jetzt gibt's auch Fahrstuhlmusik. Fuck, bloß nicht diese Dudelmusik. Quatsch, Techno Sandro legt live auf. Featuring Veronika Ferres. Mayday! Wir ziehen in den Keller. Lasst euch von Noob und Nerd wecken. Mit der 1 Live App. Alle Infos auf 1live.de.